Teil 4. Praktikum bei Lufthansa. Im Internet gibt es viele Webseiten, auf denen Praktikanten ihre Erfahrungen bei bestimmten Firmen beschreiben. Hier hörst du einen Bericht von Timo aus Frankfurt über sein Praktikum bei Lufthansa. Lies zuerst die Aufgaben 15 bis 20. Du hast dafür eine Minute Zeit.